Die Russen kommen. Sie kommen ganz bald und bringen auf bundesrepublikanisches deutsches Gelände vor. Wir falten nun die Hände und warten auf den Einsatzbefehl. Zusammensitzen. Hey Leute, wacht doch endlich auf! denn die Politiker sind ganz komisch drauf. Krieg spielen, machen.